Die Nord-, die Süd- und die Auslanddirektion der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes veröffentlichte am 26. Januar auf der 17. Sitzung des gemeinsamen Präsidiums der Allianz einen gemeinsamen Beschluss mit folgendem Inhalt. Vor kurzem berief die Nördliche Seite die gemeinsame Konferenz der Regierung, Parteien und Organisationen ein und appellierte herzlich, in diesem bedeutsamen Jahr mit vereinter Kraft der ganzen Nation einen breiten Weg für die selbstständige Wiedervereinigung des Landes zu eröffnen. Die Gesamtnationale Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes erkennt an, dass der patriotische Appell des Nordens ein praktischer Weg dafür ist, gemäß dem Streben und Wunsch aller Koreaner, die Nord-Süd-Beziehungen schnellst zu verbessern, die scharfe Gefahr der militärischen Zusammenstöße und des Krieges zwischen Nord und Süd zu beseitigen und einen breiten Weg für die unabhängige Landeswiedervereinigung zu eröffnen, und dass dies auch der Hauptmission der Allianz und ihrer diesjährigen Aktionsrichtung voll und ganz entspricht. So begrüßt sie den Appell allseitig. Die Gesamtnationale Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes wird sich für die Beseitigung der Ursache des Krieges und für die Herstellung einer friedlichen Umwelt immer an der Spitze anstrengen. Aktuell will sie die Stationierung vom Raketenabwehrsystem THAAD durch die USA und ihre Handlanger, die auf der koreanischen Halbinsel die militärische Spannung verschärfen und das heilige Territorium der Heimat in einen atomaren Kriegsplatz verwandeln wollen, mit aller Konsequenz verhindern. Die Gesamtnationale Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes wird aktive Tätigkeit für die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen entfalten. Wenn alle Koreaner im Norden, Süden und Ausland Hand in Hand und in fester Geschlossenheit zusammenarbeiten, werden die Klugheit und Überlegenheit der koreanischen Nation vor aller Welt demonstriert und in Korea bewundernswerte Ereignisse und unvorstellbare Wundertaten vollbracht. Die Gesamtnationale Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes wird das große gesamtnationale Einheitstreffen zustande bringen und somit eine Blütezeit der pannationalen Wiedervereinigungsbewegung einleiten. Sie wird mit jedem im In- und Ausland, der die Grundinteressen der Nation wertschätzt und sich die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen wünscht, ungeachtet der Unterschiede in Ideologie, Gesellschaftsordnung, Religion, Ideal, Fraktion und Parteizugehörigkeit, Klasse und Schicht zusammenarbeiten und somit in Korea auf jeden Fall eine zweite Wiedervereinigungszeit vom 15. Juni eröffnen. Die Gesamtnationale Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes wird an der Spitze die pannationale Bewegung für die Vereitelung der Herausforderungen der Antivereinigungskräfte im In- und Ausland gegen das Streben der Nation nach Wiedervereinigung vorantreiben. Alle sollen sich als Avantgardisten für selbstständige Wiedervereinigung und als Bannerträger für großen Zusammenschluss der Nation verantwortungs- und pflichtbewusst tatkräftig dafür einsetzen, in diesem bedeutsamen Jahr, wo man den 45. Jahrestag der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Erklärung vom 4. Juli und den 10. Jahrestag der Veröffentlichung der Deklaration vom 4. Oktober begeht, eine neue Phase für selbstständige Wiedervereinigung einzuleiten.